das ist der Fedcast. Mein Name ist Rangni und ich spreche mit Magda. Hallo Magda. Hallo Rangni. Hallo Magda. Über Dicksein, über Fettsein und was damit so verbunden ist. Magda, möchtest du vielleicht anfangen, dich vorzustellen, wer du bist? Okay. Mein Name ist Magda. Ich bin Bloggerin und freue mich, dass ich mit Rangni jetzt diesen ersten Fedcast machen kann. Fedcast übrigens angelehnt an Fedcast. Es gibt schon einen Fedcast. Unter anderem von der Bloggerin Leslie Kinzel. Das ist eine US-amerikanische Fat-Aktivistin. Ich bin ein bisschen nervös. Und wir haben uns irgendwie am Anfang gedacht, dass wir uns kurz ein bisschen vorstellen, um euch die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen und um zu wissen, wer wir ungefähr sind und vielleicht auch aus welcher Perspektive wir sprechen. Wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, dass es ein Unterschied sein kann, ob man zum Beispiel als Kind schon dick war oder ob man als Erwachsene später dick geworden ist. Und ich würde auf jeden Fall behaupten, dass das Thema dick sein oder dass sich in Anführungsstrichen, und zwar in sehr großen Anführungsstrichen, sich zu dick fühlen, für mich als Kind, solange ich eigentlich denken kann, ein Thema ist. Und ich von mir auch behaupten würde, dass ich sowas wie, also wenn man das überhaupt sagen kann, aber schon sowas wie eine dicke Identität habe. Das heißt, das Thema war für mich immer total präsent. Es wurde auch andauernd an mich herangetragen. Also das kam quasi nicht nur irgendwie vielleicht bedingt durch normierende Schönheitsideale, dass ich mir das irgendwie gedacht habe, sondern das wurde auch an mich herangetragen. Das heißt, ich habe irgendwie Beleidigungen bekommen oder ich habe diverse ätzende Erlebnisse mit ÄrztInnen gehabt, schon in sehr frühen Kinderjahren. Darüber können wir später vielleicht sprechen. Würde aber behaupten, dass wenn ich mir zum Beispiel Bilder angucke von mir früher in verschiedenen Stadien meines Lebens, dass ich meistens dick war, aber nicht immer. Und ich das im Nachhinein irgendwie interessant finde, dass ich mich trotzdem dick gefühlt habe. oder ich also so ganz genau erklären kann ich es nicht. Oder es vielleicht Leute weiter an mich rangetragen haben, weil ich halt einfach die dicke Magda war. genau, und das ist jetzt, glaube ich, erstmal so, so ein bisschen zu mir. Und ja, vielleicht fällt mir später noch mehr ein. Vielleicht machst du mal weiter, Rangni. Ja. Ja, also ich, bei mir ist es, deswegen haben wir uns so ein bisschen überlegt, ob wir auch unsere Geschichten erzählen sollen. Bei mir ist es nämlich genau anders. Ich war als Kind und als Jugendliche und auch als junge Erwachsene eigentlich, wurde ich so als dünn oder schlank bezeichnet und war nie so in der, also mir hat nie jemand irgendwelche Diäterwartungen angetragen. Mir hat nie jemand irgendwie, also ich hatte alle diese Vorurteile, die mit Dicksein verbunden sind, mit denen war ich nicht belegt, so. Und hab halt quasi erst später erfahren, wie sich die auswirken auf mein eigenes Leben, als ich, dicker wurde. Ich würde mich, glaube ich, auch als dick bezeichnen. Und bin das aus verschiedenen Gründen geworden. Da gibt's bestimmt welche, aber vor allen Dingen bin ich das einfach jetzt. Und das mir zu erarbeiten, dass ich das einfach bin und dass das nicht ein temporärer Zustand ist, den ich irgendwann überwinden muss, bald so, das ist für mich irgendwie so ein tägliches, naja, oder zumindest wöchentliches Ding, dass ich mir das immer wieder bewusst machen möchte und muss. Ja, genau. Und auf mein Dickwerden, was auch so in Phasen verlaufen ist, hat mein Umfeld immer ziemlich stark reagiert. Und das ist mir deswegen auch besonders stark aufgefallen, weil es einem nicht immer so war. Und für mich war das dann auch immer so ein sehr starkes Einwirken, ne? Du musst das und das machen. Du darfst jetzt nicht mehr das und das machen. Und Sachen, die früher für mich irgendwie selbstverständlich her waren oder auch selbstverständlich waren, sind für mich inzwischen sehr schwer geworden. Jetzt nicht, weil ich sie nicht kann, sondern weil ich Bewertungen von außen befürchte und, glaube ich, auch erwarten kann. Ja. Genau. Ja, ich glaube, da mache ich auch erstmal einen Punkt. So. Oh, darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich finde es schon ganz cool, dass wir irgendwie vielleicht irgendwie aus unterschiedlichen Perspektiven oder besser gesagt irgendwie mit unterschiedlichen Geschichten sprechen, weil da irgendwie vielleicht vielleicht macht es die Diskussion, die wir dann auch noch haben werden oder das Gespräch reichhaltiger. Was ich dich, glaube ich, mal fragen würde, weil das mich echt interessiert ist. Oh Gott, das ist jetzt so, als dickes Mädchen war es für mich immer total klar, dass dieses Thema immer präsent war. Also morgens beim Anziehen, was ziehe ich an, was versteckt es am meisten? Also mein Körper, also jungen Mädchen und Frauen wird ja immer beigebracht, alles zu verstecken, was jenseits von einer normierten, schlanken Norm ist so. Also angefangen mit den Klamotten morgens und dann das Pausenbrot, was ich mit habe, irgendwie ist das wirkt das zu pompös, stehe ich dann wieder wie die Dicke, die nur frisst, irgendwie in der Ecke, bis zum Schulsport, was habe ich da für Klamotten an? Also das sind so total wichtige Dinge für mich gewesen, also auch heute noch teilweise. Ist das irgendwie etwas gewesen, was für dich aus irgendwie vielleicht schlanker Kindperspektive auch so eine große Rolle gespielt hat? Also ich wurde wohl auch für Klamotten gedisst oder so. Und für mich war das schon auch ein Thema, aber eher so, was irgendwie Coolness angeht oder so. Oder irgendwie, naja, es ging schon auch immer viel, so in so einer Mädchensozialisation, immer viel darum, wie man möglichst vorteilhaft aussieht. Und aber es halt nicht, also es gab wenige Sachen, wo ich so dachte, die kann ich nicht anziehen. Weil das ist total unmöglich. Mhm. So, also okay. Könnte ich mir vorstellen, dass das aus einer anderen Perspektive anders ist. Oder habe das auch manchmal so von außen halt mitbekommen, wenn Freundinnen von mir dann so für irgendwie, also ne, so bewertet wurden für das, was sie anhatten oder so. Mhm. Ich hatte auch mit meiner so in dieser so ja Teenager-Sozialisation würde ich vielleicht sagen, so mit Bravo und Mädchen und so, also diese ganzen Zeitschriften und MTV und so, halt auch irgendwie so einen total krassen Blick für was geht und was nicht. Also ich hatte schon so einen irgendwie auch so einen total urteilenden Blick und auch so meine Peers hatten das auch, so einen total urteilenden Blick für was irgendwie an Körpern schön ist und was nicht schön ist. Was so auch so total in Details ging, die ich jetzt inzwischen überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ich merke manchmal noch, wie mein alter Blick gewesen ist und wie sehr ich mir den auch abtrainieren musste. Und finde das dann immer wieder krass, wie unglaublich restriktiv dieser Blick auf Körper ist von vielen Leuten. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ablenkt oder so, aber das ist noch sowas, was mir neulich irgendwie durch den Kopf gegangen ist. Hm. Ich fand den Punkt mit den, dass du vielleicht nicht irgendwie so stylische Klamotten hattest, irgendwie ganz interessant, weil zumindest ich habe immer gehört, dass ich dafür, dass ich ja dick bin, ist ja auch so ein Satz, dafür, dass du dick bist, ist ja auch so ein, also da fangen ja ganz viele Sätze so an, bin ich total gut angezogen und total stylisch und so. Und es hat gewiss auch was damit zu tun, dass meine Eltern sich irgendwie Klamotten für mich leisten konnten oder auch vielleicht irgendwie der Mode entsprechende Klamotten sich leisten konnten für mich. Und das ist, glaube ich, irgendwie für dicke Kinder, die aus prekären Haushältern kommen, also ökonomisch benachteiligten Haushältern kommen, echt auch nochmal eine Ecke schwieriger ist, weil, also ich habe irgendwie schon so eine Form von Anerkennung bekommen, dass ich, obwohl ich dick bin, relativ stylisch war und vielleicht bin. Und dass das ja auch nochmal, also so, da habe ich mich quasi nochmal so ein bisschen retten können, in Anführungsstrichen, von noch so krasseren Beleidigungen. Und ja, dass das so, also ist mir nur gerade so aufgefallen, weil du gesagt hast, dass du Sprüche gehört hast, ne, dass die irgendwie deine Klamotten nicht irgendwie cool genug waren, oder? Hattest du doch gesagt, oder? Ja, das stimmt schon. Also für Teile von meiner, also für so frühe Teenagerzeit stimmt das auf jeden Fall. Hinterher hatte ich so einfach so einen starkköpfigen, ich bin irgendwas zwischen Punkerin und irgendwie all diese Dinge, Hippie und Grunge und so. Das war irgendwie so meine Klamottenmischung. Ja, ich wollte, dass mir das dann gar nichts sein. Mehr ausgemacht hat. Also da war ich dann echt so, pff, egal, jetzt zieh ich mal eine komische Schlafanzughose zur Schule an. Und das hat irgendwie, alle haben gesagt, hä? Und ich habe das dann durchgezogen und es war mir total egal. Aber ich glaube, dass das auch so war, dass mir das auch einfach egal sein konnte. So, dass ich einfach, dass ich, also heute zum Beispiel würde ich mich das nicht mehr trauen. Ja, weil das in Anführungsstrichen schlampig aussehen würde. Also so Leute würden das ja auch mit deinem Körper in Verbindung bringen. Du kannst dich, du kümmerst dich nicht um deinen Körper, du läufst hier schlampig rum und so, ne? Genau, es wird dann nicht mehr als rebellisch gelesen oder als irgendwie strange oder lustig oder so, sondern sondern halt als, oh, ich glaube, du hast vergessen, dir was anderes anzuziehen oder hast nur Schlafanzüge zu Hause oder so, ja. Stimmt, so öffentlich in Jogginghose rumzulaufen, muss man sich irgendwie auch erstmal leisten können. Ja. Also da muss man irgendwie da muss alles andere am Körper quasi so konnotiert sein, dass das auf jeden Fall mit Absicht auch ist, weil wenn der Körper irgendwie normschön aussieht und durchtrainiert ist, dann kann ja so eine schlabrige Jogginghose nur coole Absicht sein. Und nicht irgendwie vielleicht Notwendigkeit, weil man gerade keine andere Hose hat oder was auch immer. Ja. Oder weil man gerade draußen Sport macht. Genau. Ach so, ja. Oder so, ne? Also genau. Ja. Ja. Ja. Ich wollte ja immer Hippie sein und ich habe immer nicht in diese Korthosen reingepasst. Das ist auch so eine Jugenderinnerung von mir. Es war immer, oh Mann, bis ich meine Korthose gefunden habe, das war nämlich total in, als ich so 14, 15 war, da habe ich mich gefreut. Das war für mich, weiß ich nicht, da ist die Sonne aufgegangen. Weil, also ich wollte zu diesen alternativen linken Hippie-Mädels zugehören, die Korthosen tragen und so ein bisschen, ne, ich habe schon lange rot gefärbte Haare und das sollte alles ein bisschen grungy aussehen und so. Und ich habe einfach nicht in Korthosen gepasst. Jedenfalls habe ich welche nicht gefunden. Vielleicht gab es welche in meiner Größe, aber die habe ich damals nicht gefunden. Das ist auf jeden Fall auch eine Erinnerung, die ja, schwierig ist. Ja, so dieses, man möchte dazugehören oder irgendwie sich ausdrücken, aber es geht nicht. So, das kann ich mir vorstellen, dass das doof ist. Ja. Bin ich heute oft doof, dass ich so denke, irgendwie das und das finde ich schön, aber finde ich nicht. Oder um das zu finden, müsste ich stundenlang suchen, aber dazu habe ich keine Lust, weil es mich frustriert oder so. Ah, okay, ja. Ja. Ja, und was mich, glaube ich, das erste Mal so in Kontakt mit so Akzeptanz vom Körper und Akzeptanz von meinen Bedürfnissen und so gebracht hat, war als, das haben wir irgendwie vorher gar nicht besprochen, fällt mir gerade auf, aber ich sag's jetzt einfach trotzdem und du darfst mir das gerne um die Ohren hauen, wenn ich das Überraschung! Nein! Ich habe so in meiner Abi-Phase, Nach-Abi-Phase eine Essstörung entwickelt. So, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, was es für eine war, aber es war halt, auf einmal war halt was für mich so vorher irgendwie total normal war, ein Teil von meinem Leben irgendwie immer dazugehört hat, ein paar Mal am Tag zu essen, mit Zwang belegt. Dann habe ich da erstmal eine Weile lang drunter gelitten und konnte da irgendwie so das gar nicht so richtig verstehen. Und dann habe ich irgendwann das Anti-Diät-Buch gelesen. Fällt jetzt gerade die Autorin nicht ein. Das ist auch wieder so blöd, dass ich das jetzt so spontan sage. Kein Problem, du kannst ja reden und ich google. Genau, Anti-Diät-Buch heißt das. Mhm. Und ich weiß auch, ich habe das schon so lange nicht mehr gelesen. Das ist schon so, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es kann sein, dass das nicht nur cool ist. Also so, ich will jetzt nicht eine totale Empfehlung dafür aussprechen, aber das war so das erste Mal, wo ich so dachte, irgendwie, ja, irgendwie so dieses Ganze, du musst und du musst und du musst, das ist eigentlich gar nicht so. Und ist das Anti-Diät-Buch über die Psychologie der Dickleibigkeit, die Ursachen von Esssucht? Ist das, also das ist die Autorin. Susi Orbach. Ja, das genau. Das ist ja eine ganz bekannte Autorin, die ich lese gerade ganz viel über Fat Activism und die wird da nicht gerade sehr positiv genannt als Autorin, weil die auch viele sehr problematische Thesen haben soll und jetzt nicht einen durchgängig fettpositiven Ansatz hat zum Beispiel. Also da sind auch das werden auch Diäten als Möglichkeit irgendwie gesehen. Aber das soll ja irgendwie dein, also wenn das für dich irgendwie ein wichtiges Buch war, das soll das jetzt nicht kleiner reden, aber ich wollte es nochmal so ein bisschen als vielleicht Rahmung nehmen, dass also Susi Orbach, eine Fat is a Feminist Issue, ist ja auch so ein bekanntes Buch. Vielleicht ist das sogar das Deutsche, die Übersetzung davon, ich weiß es nicht. Nee, das ist ein anderes Buch. Okay, also es wird auch durchaus kritisiert, wollte ich irgendwie nur so sagen. Das Anti-Diät-Buch ist aus so einer Selbsthilfepraxis entstanden, aus so Selbsthilfegruppen und aus Erzählungen aus diesen Selbsthilfegruppen und Erfahrungen aus diesen Selbsthilfegruppen und einer Methode, die sie quasi entwickelt hat. Das ist schon so lange her, ich hoffe, ich sage jetzt nichts total falsch, aber und so, woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, war so, dass dieses, was ich halt so kannte, ne, aus meiner Familie, aus meinem Umfeld, ne, dass wenn man dick ist, dann macht man Diät und dann wird man dünn. Wenn man das schafft, ne, und das muss man halt schaffen, und wenn man es nicht schafft, dann hat man versagt, so. Dann muss man noch eine Diät machen. Genau. Ja. Und irgendwann findet man dann die richtige und das ist dann das Nirvana und dann ist man toll, so. Ja, ich übertreibe es jetzt, Entschuldigung, aber ich skizziere das jetzt als etwas, das ich halt ablehne und falsch finde, genau. Ja. Und das Buch hat es halt zum ersten Mal mir quasi so eine, hat es jemand anders noch gesagt, dass das doof ist. Und hat mir das auch noch mal in so einer Situation, wo ich auch total verletzbar war und auch viele Leute von außen mir immer gesagt haben, was ich machen muss und wie ich zu sein habe. Und dass, wenn ich mich nur anstrenge, dann so, da so einen Gegenpunkt gesetzt. Und das hat mir total geholfen. Also mir haben noch andere Sachen in der Situation geholfen, aber das war das erste Mal, dass wirklich so jemand gesagt hat, ja, aber du kannst für dich selber sorgen und so, wenn das so ist, dann ist das so und die Inseln sind blöd. Cool. Ja. Genau. Und inzwischen gibt es noch bestimmt viel bessere Sachen, die ich gar nicht alle kenne. Aber das fand ich noch so, weil wir gerade über unsere Geschichte geredet haben, noch so ein ganz, ganz wichtiges Ding dann auch zu erklären, an welchem Punkt man vielleicht das erste Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen ist oder so. Das war für mich das erste Mal. Also ich war zwar vorher auch schon so, dass ich das blöd fand, wenn jemand meine Freundin beschimpft hat, oder ich fand das blöd, wenn Leute verallgemeinernde Sachen gesagt haben. Ich fand das blöd, wenn es zu Hause irgendwie wochenlang eine Kohlsuppe gab, aber so das so wirklich auf den Punkt zu bringen und irgendwie auszuschreiben und zu lesen, dass das wirklich Quatsch ist, das war das erste Mal. Ah, okay. Es war wahrscheinlich sogar früher, als ich irgendwie diesen Punkt hatte. Wann hattest du den denn? Oder weißt du das? Kannst du das benennen? Ich weiß ja nicht. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich meine ganze Kindheit oder meine ganze Jugend durch Diäten gehalten habe. Ich kann mich an sowas erinnern, wie ich habe alte Tagebücher von mir gefunden und ich habe jeden Tag aufgeschrieben, wie ich wie viel ich gewogen habe an dem Tag. Es gab auf jeden Fall so eine Phasen, aber das, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es irgendwie, ich wollte zwar abnehmen, weil ich geglaubt habe, dass mein Leben dann besser wird und dass ich irgendwie mehr Wert bekomme, aber ich war, und das muss ich auch einfach sagen, viel zu wenig diszipliniert, um irgendetwas, was mit weniger Essen oder andere Dinge essen, die mir nicht so viel Spaß machen, wie das, was ich sonst gegessen habe, durchzuhalten. Also ich habe ja zum Beispiel auch immer gerne gegessen, Das, und das wollte ich einfach nicht aufgeben. Also das habe ich dann auch irgendwie, glaube ich, so nicht so richtig eingesehen, dass ich irgendwie nur um schlank zu sein, irgendwie so schöne Dinge wie, weiß ich nicht, also ich habe immer schon gerne Schokolade gegessen, irgendwie mir eine Tafel Schokolade mal reinzuziehen. Das habe ich so nicht so richtig eingesehen. Ich habe zwar Diäten jetzt nicht komplett hinterfragt, aber ich habe schon immer so ein bisschen so pseudo-feministische Sachen wie, ach, ist doch alles Quatsch, es gibt doch verschiedene Körper und können nicht alle dünn sein und ich bin doch total liebenswürdig und ich war ja auch immer, ich war mal recht beliebt, glaube ich. Also ich war auf jeden Fall nicht unbeliebt. Und ich habe schon auch irgendwie von also ich habe Zuspruch bekommen und deswegen war das so für mich wahrscheinlich, habe ich so gedacht, naja, das ist halt so mein Makel, in Anführungsstrichen, dick zu sein. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil ich kann ja andere Dinge so. Und habe eigentlich erst echt spät, glaube ich, so vor ein paar Jahren vielleicht, als ich dann auch viel feministische Theorie und feministische Praxis gelesen und gemacht habe, erst wieder angefangen, mich mit Thema Körper zu beschäftigen. Also das kam sogar auch echt spät noch quasi nach der Beschäftigung, auch wenn nicht das eine mit dem anderen zusammenhängt, so nach der Beschäftigung mit Sexismus. Und klar wusste ich so ein bisschen so Theorie, naja, es ist Quatsch, ne, dieser Schlankheitsterror oder dass alle Diät halten müssten, das wusste ich schon so ein bisschen. Ich glaube, das weiß irgendwie jede Feministin. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Feministinnen, die irgendwie sagen, schlank, alle Frauen müssen schlank sein. Das wäre, also das würde sich ein bisschen widersprechen. Aber dass ich echt so für mich, also verstanden ist vielleicht auch zu viel, weil das sind ja alles so Prozesse, das, also das geht ja nicht von heute auf morgen, da knabber ich ja irgendwie immer noch dran oder das, also das beschäftigt mich ja immer noch so, bis ich vielleicht so wirklich so mit fettpositiven Inhalten, mit Büchern, mit ganz coolen Fettaktivistinnen irgendwie in Berührung kam, das ist echt erst ein paar Jahre her. Also auch so, ne, irgendwie so Anti-Diät-Bücher oder sowas, das kann mich jetzt nicht erinnern, als ich das so, also es gab bei mir jetzt keinen Punkt, wo es irgendwie einmal Klick gemacht hat, sondern das ist jetzt noch nicht so ein alter Prozess, wo ich so irgendwie gedacht habe, oh krass, alles, was ich so auch geglaubt habe, so als Kind und Jugendliche und vielleicht heute immer noch so, also man kann ja nicht alles sofort ablegen, immer noch so ein bisschen glaube, ist vielleicht irgendwie echt nur konstruiert. Also um mein Lieblingswort zu sagen, ist ja alles konstruiert. Das habe ich erst vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren, glaube ich, so ein bisschen verstanden, ist vielleicht zu stark, aber mich damit sehr intensiv beschäftigt, ja. Also ich hatte trotzdem nicht so einen Knackpunkt oder so. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich darüber rede und das anderen Leuten erzähle und sie verstehen es nicht. Oder das verstehen wir nicht. Oder man sagt dann halt so ein Stichwort und die Leute denken, aha, oder die gehen gar nicht drauf ein. Oder verstehen gar nicht, wieso ich mich über eine bestimmte Situation ärgere oder so. Also ich merke halt an so vielen Stellen, wie stark das in Leuten verwurzelt ist, diese Vorurteile, diese Zuschreibung an Dicke und Dicksein und fette Menschen und Fettsein. Und für mich ist das inzwischen so klar, oder ich versuche zu, oder ich muss es mir immer wieder klar machen, weil von außen wird man ja auch beeinflusst. So ist es ja nicht, dass man dann durch die Welt geht und denkt, ha, ich habe jetzt irgendwie alles rausgekriegt und ihr könnt mir alle nichts mehr oder so, aber das wäre schön. Aber so ist das ja nicht. Aber so ist, ich merke halt, wie stark verwurzelt das ist in so einer Alltagskultur, in so einem alltäglichen Miteinander, wie sie selbstverständlich Leute das finden, dass sie einem total unmögliche Sachen sagen können und das auch noch nett meinen können oder als nett gemeint gelesen werden muss, so. Ja, oh ja. Ja. Oder könnte ich auch ganz viele Geschichten erzählen? Also ich hatte mal eine Ärztin, die hat zu mir mal gesagt, und das meinte sie total nett und dachte irgendwie auch, dass sie mir was total Gutes damit tut. Sie hat gesagt, Magda, ich habe einen Tipp für dich. FDH. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, wie alt ich war. 10, 11 oder ach, so. Ach du meine Güte, Entschuldigung, ja. Und ich sag so völlig naiv, weil sie ist meine Ärztin. Sie war für mich irgendwie eine Respektperson, die mich zwar öffentlich gebogen hat, was ich total scheiße fand, aber irgendwie, es war halt eine erwachsene Frau und eine Ärztin. Und ich völlig naiv, was ist denn FDH? Ist das was Cooles? Und sie sagt so, friss die Hälfte. Und es war so, oh, also so, das habe ich von einer Ärztin gehört, die anscheinend vorher irgendwie mein Gewicht aufgeschrieben hat und meinte, das ist für mich jetzt irgendwie ein Tipp, den ich brauche als, weiß ich nicht, 10, 11, 12-Jährige. Und meinte das bestimmt auch, also keine Ahnung, vielleicht meinte sie das noch nicht mal böse. Oder da war ich noch jünger, das war auch ein Erlebnis, woran ich mich erinnere. Es muss irgendwie in der Grundschule gewesen sein und wir wurden irgendwie, da kam eine Ärztin zu uns in die Grundschule und ich weiß noch nicht mal genau warum, also was für eine Ärztin sie war. Aber sie hat mir auf jeden Fall damals ins Ohr geflüstert, dass ich aufpassen muss, sonst passe ich in ein paar Jahren nicht mehr in meine Kleidchen rein. Und für mich als junges Mädchen, ich habe schon immer gerne Kleider getragen. Also für mich war Kleider tragen, bunte Kleider tragen, das war für mich das Schönste und es hat mir immer total viel Spaß gemacht. Und dann hat sie mir und ich habe das ja geglaubt, dann hat sie mir quasi gesagt, mein Todesurteil in dem Moment, dass ich, wenn ich so weitermache, und damit meinte sie, wenn ich weiter zunehme, dass ich nicht mehr Kleider tragen kann. Und das sind so... Ja. Wahrscheinlich. Weil wenn man wächst, dann kann man keine anderen Kleider anziehen, weil die haben ja alle dieselbe Größe und sind alle für gleich hohe Menschen und gleich breite Menschen und... Na, frage nicht nach Logik, weil darum geht's ja überhaupt nicht. Und für mich als Kind damals, ich habe das total geglaubt. So, das war für mich, das waren ja Respektpersonen. Und wenn ich heute drüber nachdenke, na klar, ich meine, wenn das heute jemand zu mir sagen würde, würde ich lachen, würde ich, wenn ich mutig bin, irgendwie den Finger zeigen und umdrehen. So. Weiß ich nicht. Und als Kind habe ich das im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. So, das war dann halt so. Das war halt die Wahrheit so. Und ja. Und es ist echt krass, weil, wir haben ja darüber vorhin schon gesprochen. Es gab nicht so viele Gründe, mir als Kind zu sagen, dass ich irgendwie abnehmen soll, weil dieses nimm ab war ja immer daran gekoppelt, werde gesünder. Also weil dick sein wird ja andauernd mit krank sein zusammengedacht, obwohl das einfach überhaupt nicht stimmt. Aber es ist genau, ja wollte ich gerade sagen, fälschlicherweise. Fälschlicherweise so. Es ist, ja. Also es ist ja falsch. Aber dieses, dass ich abnehmen soll, hatte ja was damit zu tun, dass Leute gedacht haben, ich wäre krank oder so. Dabei war ich, würde ich behaupten, muss ich ein recht gesundes Kind gewesen sein, weil ich irgendwie echt nicht viele Dinge hatte, über die man sich beschweren konnte. So. Und ich sogar viel Sport gemacht habe. Also wenn es irgendwie, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Leute, die keinen Sport machen, irgendwie krank sind oder so, aber ich habe sogar Dinge gemacht, die Leute für gut halten. Also zum Beispiel Sport. Und das war aber für die völlig egal anscheinend. Also dass ich da irgendwie ein junges Mädchen war, die irgendwie Tatendrang hatte und irgendwie sogar gerne Sport gemacht hat. Ich habe alles gemacht. Ich war im Schwimmverein, ich war im Judoverein, ich habe Tennis gespielt 6 Jahre. Also, don't tell me anything about sports. Also, ich weiß das. Und trotzdem wurde das irgendwie, trotzdem wurde an mich herangetragen, dass irgendwie mein Körper nicht okay ist. Obwohl ich finde, weiß ich nicht. Also, ich hatte ja keine offensichtlichen Anzeichen, dass ich krank wäre oder so. Sondern da wurde halt einfach nur. Ja. Genau, selbst wenn, das ist ja auch noch so. Also ich meine, was ich jetzt erzähle, ist ja auch schon so ein bisschen schwierig. Also du musst kein sportliches Kind sein oder du musst nicht irgendwie viel Sport machen, um irgendwie ein gesundes Kind zu sein. Also es wäre ja Quatsch. So. Also ich komme heute zum Beispiel auch ohne Sport durch mein Leben, aber es hat auch Gründe, warum ich heute keinen Sport mehr mache, weil es mir einfach versaut wurde. Also würde ich auch echt behaupten, ist jetzt so ein bisschen eine Verlagerung vielleicht auch. Also ich habe jetzt auch heute nicht mehr so viel Spaß an Sport. Ich habe heute Spaß an anderen Dingen. Aber so gerade so Sachen wie Schwimmen gehen, sich im Bad anzuzeigen, wurde mir echt auch versaut von anderen Menschen, muss ich mal sagen. Ja. Ja, mir geht das ähnlich, wobei das ja, also bei mir ist das halt echt so erst in den letzten Jahren so geworden. Und Sachen, die ich auch total gerne mache, Jetzt muss ich ein bisschen tippen, das hört man bestimmt. Ist gleich vorbei, so. Da muss ich mich heute richtig zu durchringen. Und nicht so ein, ich habe eigentlich keine Lust durchringen, sondern, also das gibt's natürlich manchmal auch, aber auch so ein, oh Gott, wenn ich dann zum, also ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich an den Geräten weiß, was mich erwartet. Und das was ist, was ich einfach ganz gut machen kann und in meinen Alltag einbinden kann. Aber Fitnessstudios haben eben auch die meisten, vielleicht nicht alle, aber der Großteil, bei denen gehört das zum Marketingkonzept, dass die Leute sich falsch fühlen, die da hinkommen, viel Geld im Monat bezahlen oder auch manchmal weniger, aber auf jeden Fall immer einen festen Betrag bezahlen und investieren quasi darin, dass sie da immer hingehen werden, um bessere Menschen zu werden. Nicht mehr dick zu sein, also also known as nicht mehr dick zu sein. Und so einfach und schön sein. Genau, einfach. Einfach schlank sein. Genau. Einfach einfach. Genau, einfach einfach. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil wir die Körper haben, die wir haben. Und die Körper, die wir haben, die bauen da an, wo sie es brauchen, um irgendwie die Belastung auszuhalten. Oder was Schönes zu machen und nicht da, wo es irgendwie der Photoshop-Künstler von der Elle das gerne hätte. So. Und ja, das ist halt und es passiert mir halt wirklich oft in Fitnessstudios, dass Trainer und Trainerinnen oder auch Leute, die da trainieren, mir Sprüche drücken. Also es ist jetzt nicht so oft, dass es jedes Mal ist, aber es ist schon so in verschiedenen Fitnessstudios immer mal wieder aufgetreten und ich habe das immer im Kopf, dass es gleich passieren kann. Und ich versuche natürlich, mich möglichst sicher zu fühlen, aber es gibt ja, also so viel kann ich nicht machen. Ich kann ja nicht die Leute daran hindern, mir blöde Sachen zu sagen. Ich weiß es ja vorher nicht. Und das weiß ich auch nicht, wie ich das machen soll. Und das ist, die machen das mit einer Selbstverständlichkeit. Und ich habe dann, das ist natürlich auch problematisch, was ich jetzt sage, das will ich jetzt mal vorausschicken, aber ich habe dann immer so eine diebische Freude, wenn der 1,80 Cis-Mann vor mir die Beinpresse benutzt hat und ich noch 10 Kilo drauflege. So. Dann freue ich mich immer diebisch. Ist natürlich falsch und danach sollte man sich auch nicht richten. Man soll halt das machen, was man schafft und was einem Spaß macht. Aber so, das ist so das, wo ich dann immer so ein bisschen meine Genugtuung herhole. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht in meinem Leben, aber es ist halt gerade so, dass ich denke, ha, so, bam. Ja. Und aber so Sachen wie Schwimmen oder so, ich habe irgendwie noch 9 Streifen von der Zehnerkarte, die ich mir letztes Jahr mal gekauft habe von dem Schwimmbad, was irgendwie 5 Häuser weiter ist. Ich schaff's nicht, dahin zu gehen. Ich glaube, das ist sowas, was ich, glaube ich, außer in einem Gespräch mit dir gar nicht so oft sage. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen erschreckend, wenn ich das laut ausspreche. Aber es ist so. Und ich glaube, das geht auch nicht nur mir so. Und du hast es, glaube ich, auch gerade schon gesagt. Oh ja, also ich weiß nicht, Leute, die mich kennen und die wissen irgendwie, dass ich Feministin bin und dass ich alles hinterfrage und dass ich kritisiere und kritisiert werde und die irgendwie denken, dass ich theoretisch irgendwie viel verstanden habe und dekonstruiert habe und trotzdem trotzdem versagt so ein Wissen, in Anführungsstrichen, genau in dem Moment, wo ich einen Badeanzug anhabe und vor anderen Menschen schwimmen soll. Also dieses Wissen, dass mein Körper ein toller Körper ist und dass mein Körper genauso gut und wertvoll ist wie jeder andere Körper und dass ich nicht schuld bin an blöden Blicken oder an Diskriminierung und trotzdem versagt mein Wissen in dem Moment und ich sage, ich gehe lieber nicht schwimmen und versage mir das, weil ich keinen Bock darauf habe, so. Obwohl ich weiß, dass ich nicht schuld daran bin. Dann könnte man ja eigentlich so eine Attitüde, und das haben vielleicht auch manche Menschen so irgendwie entwickeln, fuck you all. Also ich gehe einfach da rein und mache mein Ding und bin total stolz drauf. Also an dem Punkt bin ich irgendwie echt noch nicht und ich bin in den letzten Jahren mal wieder schwimmen gegangen und es war jedes Mal für mich ein sehr großer Akt und ich bin auch nur alleine schwimmen gegangen. Vielleicht sollte ich ausprobieren, mit anderen Leuten schwimmen zu gehen. Ich war auch schon mit anderen Leuten, die ich sehr schätze, schwimmen, aber meistens alleine. Und es war jedes Mal eine große Überwindung und es gibt keine Sekunde, wo ich in diesem Schwimmbad bin und ich denke, krass, ich kann nur daran denken, wie mein Körper aussieht oder wie jetzt andere Leute meinen Körper wahrnehmen. Das ist schon krass. Also so, dass man sich so eine, also erstmal so eine Sozialisation, die kriegt man nicht einfach weg so, aber das hat ja auch was damit zu tun, dass die Welt sich nicht irgendwie großartig verbessert hat. Also so diese krassen Anrufungen, die ja jeden Tag passieren, die kann man irgendwie nicht wegdekonstruieren, die kann man sich auch nicht, also ich, was heißt Mann, ich kann sie in dem Moment nicht wegdenken oder darüber stehen. Also in anderen Situationen habe ich das schon gelernt so, aber so Schwimmen ist für mich echt ein ganz schwieriges Thema und gerade so im Sommer, wenn einige meiner Freundinnen irgendwie so sehr freudestrahlend, fast schreiend vor Glück irgendwie bei Temperaturen jenseits der 30 Grad, ne? Genau, wo ich froh bin zu überleben den Tag. Und irgendwie auch, ich meine zu Recht, ich freue mich für sie mit. Also einerseits, dass sie jetzt gerne schwimmen gehen möchten und dass das Schönste ein See ist mit Sonne. Und für mich sind diese Wörter wie See und Sonne und Schwimmen aber irgendwie in einer gewissen Art und Weise konnotiert so. Und ich habe viele schlechte Gefühle, wenn ich das höre. Und zwar nicht, weil ich Schwimmen nicht liebe. Ich meine, ich war im Schwimmverein, ich bin sogar in der 7. Klasse für meine Schule oder so angetreten, ne? Als Geheimwaffe, weil nämlich alle gedacht haben, die Dicke, die kann's nicht. Und ich bin trotzdem echt ganz gut geschwommen. Nicht schlecht. Ja, in der 6. Klasse, in der 7. hat es nicht mehr so funktioniert. Da waren dann irgendwie andere besser. Aber also so, ich liebe diese Tätigkeiten, aber halt nur, wenn ich ganz alleine bin und niemand um mich herum ist. Oder wenn ich halt irgendwie nur mit sehr, sehr coolen FreundInnen irgendwie in diesem Schwimmbad oder in diesem See wäre, dann wäre das für mich auch okay, aber so wie die Gegebenheiten sind, es gibt nun mal Menschen, die auch schwimmen gehen, ist es für mich, lange Rede, kurzer Sinn, echt ein sehr komplex behaftetes Thema. Punkt. Ja. Ja, und ich finde halt auch, darf ich noch mal ein Buch zitieren, weil das fand klar. Ich halt, okay, wir verlinken also, ja auch alles, was wir hier erzählen, alles. Genau. Muss man erstmal hier mal was zu trinken eingießen. Ja. Nur zur Transparenz. Glucka. Mhm. Lessons from the Fettosphere. Mhm. Also Geschichten aus der Fettosphäre, was von Blogosphäre, glaube ich. Also der Sphäre, in der die ganzen Blogs sich bewegen. Die Fettblogs in dem sind Fett-Empowerment-Blogs. Ein Buch von eine Autorin fällt mir ein, die andere nicht. Kate Harding und füllen wir dann hinterher aus. Und da wird auch, und das fand ich auch ganz gut, vielleicht auch ergänzend zu unseren Sachen, die wir jetzt erzählt haben, die wir uns ja vielleicht noch eher als nicht total sportfern sehen würden oder so. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig wiedergebe, aber. Was hast du das Sportfehlen? Wir sind jetzt nicht, also wir sind jetzt, wir machen schon, also wir bewegen uns gerne und wir haben einen positiven Bezug zur Bewegung an sich. So, ab und zu. Ja. Am liebsten sitze ich und trinke Tee. Ja. Und ja, gucke in meinen Computer rein. Nein, Scherz, ich laufe gerne. Ja, ich mache jetzt auch nicht alles gerne, aber ich lehne nicht alles total ab oder so. Und für mich ist Bewegung auch wichtig. Und ich versuche da, wo ich kann, mir halt auch Bewegung zurückzuerobern, wo ich das Gefühl habe, das würde mir gut tun und das ist mir wichtig und das schaffe ich gerade. Und auf den Punkt wollte ich genau hinaus, dass die beiden sind auch ziemlich unterschiedlich in ihrer Beschreibung davon, die beiden Autorinnen, Und die sagen halt, was sie letztlich rüberbringen wollen, ist, dass jeder halt nur das machen soll, oder das Buch richtet sich ja hauptsächlich an Frauen, jede nur das machen soll, was sie kann. Also, und wozu sie Lust hat. Also Lust betonte Bewegung, und wenn man keine Lust auf Bewegung hat, dann eben nicht. So. Also Bewegung bringt eigentlich nur was, wenn man Spaß daran hat, wenn man auf seinen Körper hört und den nicht dazu zwingt, irgendwelche Dinge zu tun, die wehtun. So. Ja, das fand ich irgendwie total wichtig, dass man es halt nicht so total überhöht, sondern halt sagt, jede halt so, wie sie möchte und kann. Und, und nicht so Zwang, Zwang, Zwang, und ihr müsst euch jetzt beweisen oder sowas, was halt total falsch ist, weil Sport halt nicht so ein Ding an sich ist. Das ist ja auch relativ neu, dass man Sport macht in so einer Menschheitsgeschichte. Also so im Sinne von körperlicher Ertüchtigung, keine Ahnung. Also, ne, so das gibt's ja noch nicht so lange, und irgendwie ist es halt sehr positiv besetzt, aber man kann sich dabei ja auch verletzen. Wenn man nicht auf sich hört oder wenn man blöd aufkommt oder also, ne, so, das ist ja nicht nur was total toll ist, sondern es hat ja auch negative Seiten. Deswegen finde ich das vielleicht auch noch wichtig, nochmal zu sagen, dass es halt nicht so ein, man kann jetzt irgendwie nur fett empowered sein, wenn man auch Sport macht, so, das ist ja auch Quatsch. Ach so, nee, oh Gott. Oh. Ja, das wäre schlimm. Dafür gibt's irgendwie, also in Deutschland gibt's ja nicht so viele, oder jedenfalls mir eigentlich fast gar keine bekannten, coolen, fettpositiven, dicken, fetten Sportgruppen. Also, wenn es sowas irgendwie gäbe, wie es das in den USA auf jeden Fall tut, dann wäre auch vielleicht nochmal meine persönliche Beziehung mit Sport eine andere, und vielleicht auch von anderen dicken und fetten Menschen. Ich glaube, da hast du mir mal was drüber erzählt. Was? Ich? Ja, das ist schon ein bisschen her. Aber ich meine, du hast mir mal was erzählt von einer Gruppe, die zusammen sowas macht wie Schwimmen gehen. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war und woher die war, ob das Berlin war oder Wien, nee, es gibt, eine coole feministische fettpositive Gruppe aus Wien, Arge Dicke Weiber, verlinken wir auch. Yeah. Mhm. Da lese ich immer auf Facebook fleißig mit, weil ich bin ja nicht in Wien. Aber ich freue mich immer zu lesen, dass die jetzt zum Beispiel im Sommer gemeinsam schwimmen gehen und dann auch andere dicke und fette Frauen einladen zum Schwimmen gehen. Die treffen sich, glaube ich, regelmäßig in Wien. Also ich finde, das ist zum Beispiel irgendwie, also auch als Anregung für Leute, die uns jetzt hier vielleicht hören, so eine Gruppen zu bilden, ist total wertvoll. Wenn irgendwie, und Gruppe ist ja schon, ich sage mal, Gruppe ist schon ab 2, ja. Also wenn 2 oder 3 Leute sich zusammenfinden, die irgendwie ähnlich coole Ideen haben und dann irgendwie so eine Gruppe machen und sagen, hey, wir gehen zusammen schwimmen, weil es fällt uns leichter, irgendwie schwimmen zu gehen. Oder muss ja auch nicht schwimmen sein. Es gibt ja noch viele andere Dinge, die in der Gruppe vielleicht leichter fallen, wenn man dann irgendwie vielleicht anders, besser, whatever, auf Situationen, die vielleicht blöd sind, reagieren kann oder sich gegenseitig stützen kann. So, ja, so ein bisschen als Idee für Leute. Hm. Habe ich jetzt so sehr abgelenkt? Nein. Bildet Banden sozusagen, ja. Bildet fette Banden. Sagt, ja. Ah, toll, das können wir als Titel für den Podcast nehmen. Vielleicht. Das ist so ein bisschen geklaut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Person hier einfach nennen kann, aber ich mache auf jeden Fall transparent. Nee, lass mal, ist kein Problem. Dass Bildet fette Banden geklaut ist. Und ich werde die Person mal fragen, ob ich die Person verlinken kann. Und dann machen wir das vielleicht. Ja, kein Ding, ich wusste das nicht, deswegen habe ich das jetzt so. Nein, ist ja auch cool. Spontan. Naja, jedenfalls, wir wollten ja noch erzählen, was wir so unter Fat Empowerment verstehen. Was wir jetzt schon gesagt haben, war sowas wie sich zusammentun, um Sachen zu machen. Was fällt denn noch so darunter? Essen? Also Verhältnis zum Essen irgendwie? Sollen wir vielleicht erstmal sagen, was Fat Empowerment ist? Ich habe da jetzt so wir haben vorhin so ein bisschen eine Arbeitsdefinition uns erarbeitet. Ja. Dies ein Satz oder so. Aber ja, willst du den vorlesen? Du hast den so schön gesagt, ich weiß den nicht mehr. Habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich versuche mich mal zu erinnern. Also Fat Empowerment beinhaltet für uns, ich spreche jetzt mal im Wir, und du kannst ja widersprechen, falls dir irgendwas davon nicht gefällt, ja, Rangni? Also, Fat Empowerment beinhaltet für uns fettpositive oder körperpositive Aktionen oder Tätigkeiten, die sowas wie eine Alternative oder ein Gegenentwurf zu einer Gesellschaft anbieten, in der dicke und fette Menschen stigmatisiert werden. Und in der Fettshaming total normalisiert ist und auch irgendwie unhinterfragt ist. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Also quasi zusammengefasst, es sind für mich, für uns alle Aktionen, die diese diskriminierenden Logiken in Frage stellt und sie vielleicht auch irgendwie unterwandern. Und dicke und fette Menschen irgendwie zusammenbringen, sie empowern und ihnen einen schönen Nachmittag oder eine schöne Woche bereiten. Wir haben darüber vorhin schon gesprochen. Also wir finden es wichtig, dass das irgendwie so ein bisschen aus so einem klassischen Aktivismus, aus so einer klassischen Idee von Aktivismus auch rausgeht. Das heißt irgendwie nicht nur, wenn jetzt zum Beispiel sich Gruppen von dicken und fetten Menschen bilden, die dann auf die Straße gehen und eine große Demonstration machen, das wäre total cool. Aber das sehen wir halt nur so als eine Form von Aktivismus. Also so, dass der Begriff des Aktivismus sehr, sehr weit gefasst ist. Ne? Also irgendwie fettpositive Bücher zu lesen oder ein eigenes kleines Zine zu basteln, backen, einen fetten Kleidertausch zu machen, Modeblogs schreiben. Oder ja, Bücher lesen, die fett positiv sind. Und ich glaube, was wir auch gesagt haben, war so ein bisschen den eigenen Blick verändern, ne? Also nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere. Also dieses ständige sich geht, also ich weiß nicht, das geht bestimmt, also ich will jetzt nicht für alle sprechen und allen das sozusagen zuschreiben, dass sie das machen, aber ich glaube, das ist was nicht so selten ist, dass Leute sich gegenseitig abmessen und vermessen mit den Augen oder auch darüber sprechen und halt immer diese Schuldgefühlssachen verstärken, die mit Essen zu tun haben oder mit, oder eben auch mit Bewegung oder mit Aktivitäten, wie auch immer, sondern halt den eigenen Blick zu verändern, die eigenen Sprechweisen zu verändern und gegenseitig sich also für sich selber Anerkennung einzufordern, was glaube ich schwierig ist, aber auch eben anderen Leuten, sich mit anderen Leuten zu solidarisieren und ihnen Anerkennung auszusprechen. Die nicht so eine Anerkennung ist wie, oh, du hast aber toll abgenommen, sondern, oh, du siehst aber toll aus. Oder, oh, ich mag total gerne, sollen wir mal nicht mal über das und das sprechen. Oder, oh, dein Essen sieht aber lecker aus. Lass es dir schmecken. Ohne Ironie, ohne noch mehr dazu zu sagen. Oder ist jetzt nicht eine Handlungsempfehlung für alle Leute, weil aufs Essen angesprochen werden, ist, glaube ich, nicht für alle so einfach. Aber ja, ich glaube, so als Beispiel für, wie man Blickweisen verändern kann. Man muss es ja nicht immer sagen, man kann es ja auch einfach denken. Oder Dinge auch einfach mal nicht zu sagen. Ja. Also es geht ja ganz oft mal darum, dass man Dinge vielleicht gar nicht sagt. Also so, gerade so diese Thematisierung von, also was du gerade angesprochen hast, mit Kommentieren des Essens, vielleicht würde ich es sogar weglassen. Weil wir das ja auch irgendwie so gewöhnt sind, dass es kommentiert wird, was wir essen. Wie wir essen, wann wir essen, wo wir essen, dass man vielleicht das gar nicht kommentiert. Also ich glaube, es wäre sogar mal total neu, wenn irgendwie ich mal keinen Blick öffentlich bekommen würde, wenn ich Pommes esse oder so. Das wäre oder Eis, genau. Also was ich auf jeden Fall schon gehört habe, ist irgendwie so wie noch eine Kugel. Also wenn ich das zum Beispiel nicht hören würde, würde es mir auch besser gehen. Also auch Dinge, die man nicht macht, genau. Ja, weil das halt schon störend ist, ne? So irgendwie immer darauf angesprochen zu werden oder. Und es ist ja auch so, zum Beispiel am Anfang, als wir uns angefangen haben zu unterhalten in diesem Podcast, haben wir ja sowas mit Macht und Autoritäten gesagt, ne? Also so in der Kindheit, ne? Aber wirkt ja auch im Erwachsenenleben fort, Autoritäten hat man um sich herum, man hat Machtverhältnisse in Gruppen, man fühlt sich nicht überall gleich sicher. Und das ist halt auch nochmal so total wichtig, so dann sich also so Self-Care, also sich selbst so zu schützen und zu pflegen und halt, wo es geht, irgendwie diese Sachen nicht so an sich ranzulassen oder eben auch anzusprechen, also so, wenn es geht. Also das kann man natürlich nicht immer. Das ist klar, nicht in allen Situationen im Beruf oder so, aber ich muss sagen, ich finde es natürlich immer wieder anstrengend, aber ich finde es auch immer wieder gut hinterher, wenn ich das schaffe, einem Arzt, einer Ärztin in einem Gespräch zu sagen, nö, ich nehme nicht ab und wenn ich möchte, dass sie das Problem untersuchen und nicht mich wegschicken und sagen, ich soll abnehmen, was überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat, das ich habe. Und es kostet jedes Mal wieder Überwindung, aber es ist halt auch so, dass es total wichtig ist. Ja. Ich finde den Punkt mit Self-Care, ich glaube, das, also Selbstfürsorge, es gibt nicht so ein schönes deutsches Wort dafür, stimmt, oder? Stimmt. Gibt's, ja, das habe ich blöd, habe ich auch nicht richtig übersetzt, da habe ich nur so rumgefaselt, ja. Na, ist ja nicht schlimm. ja, Selbstfürsorge oder wie man das jetzt irgendwie nennen würde, ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Ist mir auch gerade nochmal klarer geworden, weil ich gerade ein sehr, also für mich auch sehr empowerndes und sehr schönes Interview mit Virgie Tover gemacht habe. Das ist eine US-amerikanische Fat-Aktivistin, die diesen Punkt des Self-Care innerhalb von aktivistischen Zirkeln nochmal stark gemacht hat, weil, also so, ich zitiere sie jetzt gerade nicht wie wortgenau, aber ungefähr so gesagt hat, dass es insbesondere für Menschen, die hier von mehrfach Diskriminierung betroffen sind, total wichtig ist, für sich selbst überhaupt Sorge zu tragen. Also, dass das schon ein radikaler Akt ist, dass man sich selbst etwas Gutes tut. Und dass man darauf auch Wert legen soll. Und dass das nicht irgendwie mit, ne, Faulheit gleichgesetzt wird, so in dem Sinne, was, du kommst heute nicht mit auf die coole Demo, sondern du machst in Anführungsstrichen nur was für dich, so, dass das total wichtig ist, so eigene Räume für sich zu finden, und sich auch mal zurückzuziehen, wenn es zum Beispiel zu viel ist. Also dass das schon auch ein radikaler Akt ist. Das kann sich selbst niemand, was Gutes zu tun. So. Das kann selbst in der bestfunktionierendsten Gruppe auch niemand für einen übernehmen. Also man muss sich einfach so, oder dass die, man muss, die einzige Person, die sehen kann, welche Bedürfnisse sie hat, ist halt die Person, die diese Bedürfnisse hat. So. Das, also nicht sehen, aber also so, niemand hat dieselbe Wahrnehmung wie die Person selber. So kann man es vielleicht sagen, oder? Ja. Ja, und aber das ist auch immer wieder schwierig, so, weil wenn gerade mit so Mehrfachdiskriminierung immer wieder so Sachen von außen an einen rangetragen werden und die manche vielleicht auch schon erwartet, schon so gewohnt ist oder vielleicht sich schon damit ganz viel auseinandersetzt, aber sie trotzdem irgendwie da sind oder so. Ja, total wichtig, sich diese Räume oder sich selber was zurückzuerobern so, und was Gutes zu tun. Ja, ich glaube, das ist, also ich hab das Interview mit Absicht jetzt nochmal genannt, weil ich das irgendwie echt auch sehr wichtig fand. Sie hat da zum Beispiel auch einen Punkt beschrieben, wo sie gesagt hat, dass sie früher, also sie hat ihre antirassistische Arbeit als Beispiel genommen, sie hat viel Arbeit geleistet, um rassistische Weiße irgendwie in Anführungsstrichen zu bekehren oder zu educaten, also ihnen irgendwie Antirassismus näher zu bringen, und ist oft verzweifelt und war oft total frustriert und hat dann gemerkt, dass sie ihren Blick refokussieren wollte, und zwar auf die Communities, die ihr lieb sind. Und das waren Communities of Color, das waren fettpositive Communities, wo sie einfach auch viel draus zieht und wo ja auch viel Arbeit, also Arbeit in Anführungsstrichen, getan wird. Und zwar nicht irgendwie immer nur anderen Leuten, die noch gar keinen Bock haben, sich mit irgendwelchen widerständigen Perspektiven zu befassen, irgendwie irgendwas zu erklären, sondern dass man vielleicht innerhalb der Community irgendwie arbeitet. Und ich finde das so, wenn wir so über Fat Empowerment und über Self-Care reden, ist das irgendwie, war das für mich einfach ein total wichtiger Punkt und hat mir auch nochmal geholfen, irgendwie für mich persönlich auch ein paar Dinge nochmal klarer zu kriegen. Also, dass es vielleicht gar nicht immer so viel Sinn macht, irgendwie allen Leuten was erklären zu wollen. Also diese Idee, dass man mit Bildung alle Leute irgendwie vielleicht feministischer bekommt oder so, ist ja auch so ein bisschen so, negiert ja auch Machtverhältnisse. Also Macht ist ja auch dafür da, dass so bestimmte widerständige Positionen einfach nicht, manchmal einfach auch nicht durchkommen. Und dass es dann irgendwie echt wichtig ist, innerhalb der eigenen Community irgendwie zu bleiben und dort mit den Freundinnen was Schönes zu machen. Und genau, und das wollte ich irgendwie nochmal erzählen, weil ich das irgendwie total wichtig fand. Also eine total wertvolle Perspektive. Und deswegen ist auch dieser Aktivismusbegriff, den wir hier auch gewählt haben, auch so weit. Weil es haben ja auch nicht alle die Ressourcen, um überhaupt irgendwie eine ganz große, coole, aber vielleicht total teure Aktion irgendwie aus dem Boden zu stampfen, sondern dann ist die Zeit und das Geld vielleicht da, um ein paar Kopien für Zines zu machen, aber für was anderes nicht, aber das ist völlig ausreichend, weil ne, also so, das sind so kleine Dinge, die man für sich selbst machen kann und die ja auch Teil eines großen Ganzen sind. Das ist ein bisschen pathetisch, glaube ich. Ja, aber so ein ganz konkretes Beispiel können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil das finde ich halt, das, also weil mich das im Moment ein bisschen beschäftigt, so Selbstausdruck oder auch, ja, einfach Schutz vor Kälte und irgendwie, ja, Kleidung, also so, ne, das, damit beschäftige ich mich so ein bisschen im Moment, weil ich ein bisschen Zeit habe und ich habe irgendwie gerade Lust, mehr zu nähen. Cool. Und ja, und also ich finde es auch total spannend, was Modebloggerinnen machen. Also Fashion, also das ist ja so eine Kreuzung aus Fashion und Fat ist. Fashion-Bloggerinnen, die ja so ihre Art, sich auszudrücken oder das, was sie schön finden, in ihrem Blogs veröffentlichen und damit halt auch zeigen, so sich zeigen, was ich auch schon ein total starken Ausdruck finde, der so dem entgegengesetzt wird, was man ja also Modeblogs sind ja sehr populär, ne? Das ist ja ein ziemlich großer Teil der Blogosphäre oder ein ziemlich bekannter zumindest, wo halt viele Mädchen, Frauen, glaube ich, vor allen Dingen sind das. Ich kenne mich da nicht so gut aus. also ich lese nicht so viele total bekannte Modeblogs in dem Sinne, die nicht Fashion-Blogs auch sind. Und also, ne, wo es dann halt viel um Normen geht und viel um Trends in der Industrie, die sich ja vor allen Dingen an ein bestimmtes Größenschema wendet, aus dem ich aber rausgefallen bin. Also dem bin ich nicht mehr. Und das führt dazu, dass es mir total schwerfällt, Klamotten zu finden, die mir gefallen und die ich anziehen möchte und die sich gut anfühlen. Ich finde, Klamotten haben auch was zu tun mit, nicht nur mit Selbstausdruck und mit, sondern auch so Schutz vor Kälte, irgendwie Winterklamotten zu finden, finde ich auch schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also warme Jacke oder eine warme Hose, die sich nicht sofort aufribbelt. Trage keine Hosen. Okay. Ich habe aber warme Hosen aufgegeben. Ja, okay. Aber die Hosen haben nicht aufgegeben, aber warme Röcke finde ich, ja. Ja, okay. Ja, aber Röcke ist vielleicht auch nochmal... Ich mag Shoppen auch nicht. Ich glaube, Röcke ist nochmal was anderes zu shoppen. Kommt vielleicht auch auf die Saison an, aber es gibt, weiß ich nicht, vor kurzem gab es diese Röcke, die so dehnbar sind, die so einen Gummizug haben, sowas. Also das ist natürlich ein Himmel für jeden dicken Menschen, der oder die gerne Röcke trägt. So. Die sind ja auch gar nicht so schwer zu machen, wenn man die selber machen möchte. Kannst du sowas? Theoretisch ja, ich habe noch keinen Rock genäht, seit ich 16 war. Da habe ich mal einen gemacht. Aber ich habe mir neulich so ein, das können wir ja auch mal verlinken übrigens. Ich habe nämlich neulich so bei Etsy, das ist ja so ein Laden, wo man, wo Kunsthandwerkerinnen oder Leute, die Hobby-Sachen machen oder so ihre Sachen verkaufen können, was ziemlich groß ist, das hört sich jetzt zu klein an, aber es ist ja ziemlich bekannt und groß. Und die haben so einen Blog und da haben die halt auch so manchmal so Anleitungen und da habe ich so eine Anleitung gefunden, wo ich das Gefühl habe, ja, das könnte ich machen. Also da habe ich von den Anleitungen habe ich auch schon mal eine gehabt, die größenunabhängig, also und Schnittmuster unabhängig, Leggings beschrieben haben, also wie man erst ein Schnittmuster selber machen kann für seinen eigenen Körper, also für den Körper, den man hat, nicht irgendeinen theoretischen Körper, der von irgendjemandem so als Normkörper für eine bestimmte Größe irgendwie gesetzt wird, und kann dann Leggings nähen, so aus Stretchstoff oder also mit mehr oder weniger Stretch, und die beschreiben dann eben auch so. Ja, genau. Und da braucht man dann Maße von bestimmten Punkten des Körpers. Und dann ist das so ein Rechenschema. Es ist halt auf Englisch, ne? Also das ist halt vielleicht nochmal für manche Leute schwieriger oder hält die vielleicht eher ab oder so. Aber das, also ich habe das gemacht und es hat total gut funktioniert. So, ich bin total glücklich mit dieser Leggings, die ich gemacht habe. Ja, und das der Rock sah jedenfalls auch so aus, als wenn ich ihn schaffen könnte. Und das habe ich mir so als nächstes vorgenommen, einen Rock zu machen. Es ist halt, ich hatte das auch als Nähen, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Ich hatte das als viel mehr Aufwand irgendwie in Erinnerung, als es eigentlich ist. Also es ist natürlich Aufwand, ne? Also es so, aber irgendwie ging das schneller, als es mir früher vorkam, in diesem einen Nähkurs, den ich mal mit 16 gemacht habe. Und ich finde, was ich damit verbinde, mit dieser Idee nähen zu wollen, ist halt Klamotten machen zu können, die so sind, wie ich sie möchte. Und das ist auch so, es sind auch so Denkaufgaben. Also so gerade so, was mich total fasziniert hat, ist, weil dieses ist natürlich wahrscheinlich für Leute, die total gut nähen können und auch Schnittmuster selber machen können oder so, also Custom irgendwie Schnitte für ihren Körper anfertigen können, das ist wahrscheinlich total irgendwie einfach, was ich jetzt gemacht habe, natürlich, aber also es ist halt so faszinierend, wie man halt so ein paar Stellen im Körper ausmisst und dann irgendwie so einen Rechenschritt nachvollzieht und dann irgendwie malt man das auf und verbindet Punkte mit Linien und schneidet das dann das Papier aus, legt es auf Stoff, schneidet den Stoff aus, näht den Stoff zusammen. Also ich meine, im Prinzip ist es das ja, ne? Da muss man dann noch irgendwie gucken, dass man beim Herstellen des Schnittmusters, das ist also das Papier, der Papiervorlage sozusagen, ein Papier nimmt, das dann, dass das gut aushält, dass man eine Nahtzugabe dazu macht, dass man nicht irgendwie nur das mal das ausschneidet, was man tatsächlich auch braucht, dass es auf dem Körper ausliegt, sondern auch aufliegt, sondern auch, dass man noch ein bisschen Platz hat, um mit der Nähnadel drüber zu kommen, so einen Zentimeter oder zwei. Und ja, aber im Prinzip ist es das fast schon. Also, ne? Und das fand ich total faszinierend, irgendwie, dass es halt geht, so wieder diese Erfahrung zu machen, dass es halt geht und nicht frustriert vor irgendwelchen Online-Shops zu sitzen und zu denken, ob das denn auch gut sitzt, weiß ich ja jetzt nicht. Und bis ich das rausgefunden habe und das irgendwie wieder rückabgewickelt ist, wenn es nicht geklappt hat, das dauert dann auch und nicht alle Online-Shops funktionieren auf Rechnung, sondern muss man auch manchmal halt in Vorkasse gehen und das ist dann blöd, wenn die Kohle dann so lange fest sitzt, bis man die dann wieder zurückbezahlt bekommt und so. Und ja, das finde ich halt so. Und die Auswahl ist halt auch viel kleiner, ne? Und das, was man dann halt gerade haben möchte. Also wenn ich mich so daran erinnere, wie mein früher dünner Körper halt, wie ich mit dem so durch die Gegend spaziert bin, durch irgendwelche Geschäfte und dann habe ich mir irgendwie 50 Sachen anprobiert. Das das geht halt nicht mehr, ne? Also irgendwie, ich wohne in einer Großstadt irgendwie von mehr als 500.000 Einwohnern und das ist, es gibt wenige Läden, wo ich hingehen kann und dann auch Sachen anprobieren kann. Und das finde ich, ich finde das schon sehr krass, weil es halt auch nicht so ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so eine krasse Minderheit bin oder so mit meinem Körper oder mit meinem Maßen oder irgendwie, wie man das beschreiben soll. Und ja, aber selbst wenn, ne? Also die... Was, ja, selbst also, wenn, genau. Selbst wenn, warum sollten nicht irgendwie alle Körper modisch repräsentiert sein? Also so habe ich es auch nicht gemeint. Nee, habe ich auch nicht so verstanden, aber... Ja, und ich finde es auch gut, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, weil das ist halt auch, finde ich, auch total wichtig. Ich finde es halt krass, wo dieses Größenschema aufhört und wie unglaublich viele Leute das ausgrenzt. Ja. Das finde ich bemerkenswert. Ich finde aber nicht, dass man da irgendwo eine Grenze ziehen kann, ab wo es okay ist. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja, also ich kann ja nicht nähen und habe auch keine Nähmaschine und ich bin auch so ein bisschen ungeduldig. Für mich war das ja schon irgendwie was sehr, sehr Cooles, diese Modebloggerin. Wir können ja mal, also ich... Ja. Welche kennst du denn? Mir fällt gerade nur reizende Rundung ein. Ich kenne aber noch mehr Blogs und finde die alle super. Also nicht alle vielleicht, ich kenne ja nicht ganz alle, aber die, die ich kenne, finde ich super. Ja, so. Ich kenne auch reizende Rundung und ich lese auch regelmäßig, weil sie auch neben den Outfit-Blogs, die sie veröffentlicht, auch manchmal Texte veröffentlicht. Miss Temple, die finde ich ganz wunderbar. Also können wir den Link hier reinschmeißen einfach. Some girls are bigger than others ist, glaube ich, die Überschrift auf ihrem Blog. Ich gucke mir auch gelegentlich andere Modebloggerinnen an. Da müsste ich dann aber nochmal nachgucken, wie die heißen. Das weiß ich nicht auswendig. Aber das sind so die beiden, die ich irgendwie regelmäßig lese und total toll finde und die auch irgendwie auch echt total coole Frauen sind. Finde ich. Also ich folge denen auch auf Twitter. Ja, und es ist halt auch schön, sie zu lesen, weil es halt auch nochmal so ein anderer Alltag ist als so ein 0815, ich sag jetzt mal, Frauenzeitschriftenalltag oder so, also ein anderer Medienalltag. So ist es halt, ja. Es gibt andere Eindrücke und irgendwie, ich finde das total, ich bewundere das total, dass sie das als Thema haben. Und sich damit zeigen und ja, und dieses Thema halt auch so bearbeiten. Also es ist sowas, was, also ich bin so ein Shopping-Muffel irgendwie. Es ist, ne, aber ich find's total cool, wie Leute sich so nicht nur damit so selbst ausdrücken, sondern also so ein Selbst mit so Selbstausdruck auch spielen und dann auch darüber schreiben, wie sie das machen und was sie gut finden, was sie nicht gut finden, sondern auch anderen Leuten damit das mit anderen Leuten teilen und damit die Möglichkeit geben, dass die Leute sich damit so ein bisschen auseinandersetzen können und so ein bisschen auch dieses vorherrschende Bild dann brechen, finde ich. Also so und anders, also ihr eigenes Bild zeichnen. Ja. Und es ist ja auch schon so ein bisschen so, also der Einfluss ist nicht so groß wie in den USA. Also diese Fashion-Bloggerinnen in den USA haben ja teilweise schon enormen Einfluss auch auf so Mainstream, wie heißt es, so, wer sind das, Modelinien, die dann irgendwie da auch schon um Rat fragen oder so Plus-Size, Linien dann auch entwerfen. Es ist, also so ist das noch nicht in Deutschland, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen verfolgt, dass auch die Modebloggerinnen in Deutschland sich auch schon mit DesignerInnen getroffen haben und da ein paar Dinge besprochen haben oder zu Shootings eingeladen werden oder ab und zu mal auf irgendeiner Fashion, ich weiß ja nicht, wie das alles heißt, wie heißt das? Da, wenn da so Leute über so einen Laufsteg laufen. Fashion Week oder irgendwie so. Ja, ja, so einer Präsentation irgendwie so, genau, ja. So nach da mal hingehen und vielleicht irgendwie da auch irgendwie so einen Einfluss haben oder mal dort interviewt werden oder was auch immer. Also so, das hat natürlich nicht die Qualität wie in den USA, aber ich sehe das schon so ein bisschen, ich finde das irgendwie ganz cool und ganz spannend. Aber es ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich habe mir auch schon Tipps geholt von den Blogs. also wo ich zum Beispiel online shoppen kann. Das fand ich irgendwie total hilfreich. Ich habe auch, wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann schreibe ich die auch manchmal an. Und dann sind die immer total cool, nett und geben mir ein paar Tipps, wo ich irgendwie was bestellen kann. Es ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, weil man dafür ja auch echt irgendwie Geld braucht. Also wäre wahrscheinlich die Variante, ich weiß halt nicht, wie, wenn man das zusammenrechnet, was du ausgibst, wenn du dir selber einen Rock nähst. Das ist wahrscheinlich nicht billiger. Nee. Nicht billiger? Es kommt drauf an, wo man online shoppt oder überhaupt shoppt. Und es kommt drauf an, wie man die, also vor allen Dingen, wenn man, also ich meine, das ist, sind halt erstmal, man muss halt erstmal investieren, ne? Wenn man jetzt nicht gerade eine Verwandte hat, die einem ihr Nähzubehör schenkt oder ihre Nähmaschine auch noch oben drauf oder so, dann braucht man das halt, ne? So ein paar Essentials, die einem helfen, auf Stoff Schnittmarken zu markieren oder dann festzupinnen oder so Scheren, Stoffschere, ist auch total wichtig, wenn man eine Bastelschere nimmt, die wird total schnell stumpf an Stoff und eine stumpfe Scheren schneiden Stoff überhaupt nicht. Das ist irgendwie, das kann man vergessen. Also wenn man nie Stoff schneidet, weiß man das nicht. Also ich meine, Jeans ist, glaube ich, noch einigermaßen leicht mit einer Bastelschere zu schneiden, aber wenn man zum Beispiel sowas wie Stretch-Jersey für eine Leggings schneidet oder so, kann man mit einer stumpfen Schere total vergessen. Nähmaschine ist halt auch so eine Investition, ne? Also so, ich bin auch gerade so dabei, dass ich noch so meine Nähmaschine, die mit der ich gut klarkomme und wo ich das Gefühl habe, die hält auch länger und mit der kann ich echt viele Sachen machen. Das suche ich gerade noch. Also ich habe mir irgendwie letztes Jahr so eine billige bei Rossmann gekauft für 40 Euro. Aber 40 Euro sind halt auch Geld, ne, für Leute. Mhm. Und ist aber für Nähmaschinen halt nicht die beste Qualität. Und ich habe da jetzt gerade schon so ein bisschen Schwierigkeiten, wo ich dann irgendwie alleine davor saß und merke, oh, sie geht jetzt nicht mehr. Warum ist das so? Und dann, das muss ich jetzt halt auch erstmal rausfinden. Dann habe ich mir jetzt überlegt, okay, vielleicht investiere ich einfach mal in eine neue Nähmaschine. Dann habe ich gesehen, die sind alle aus Plastik und haben total blöde Bewertungen bei Amazon. Und habe dann überlegt, okay, dann kaufe ich mir halt eben eine gebrauchte, so ältere, die irgendwie viel kann und hoffentlich auch repariert werden kann, wenn sie kaputt ist, von so einem Fachhändler oder einer Fachhändlerin. Das sind halt schon Investitionen, ne? Und dann kostet halt der Stoff vor allen Dingen, beziehungsweise andere Nähzutaten, wie wenn man zum Beispiel einen Bund haben möchte an irgendwas oder wenn man bestimmte Teile von einem Stück, das man anziehen will, ein bisschen mehr Form und Steife geben will, sowas wie ein Kragen oder sowas, ne, dann kommt da so Fieseline, heißt es, glaube ich, kommt da rein oder so. Oder irgendwie, wenn man irgendwas Bauschiges will, dann muss man halt auch irgendwie so bauschiges Zeug dazwischen machen, wo ich gar nicht weiß, wie das heißt. Läppert sich das dann zusammen, ne? Also ich glaube, wenn man viel näht und wenn man halt schon mal ein bisschen investiert hat und dann auch weiß, wo man sich günstige Stoffe kaufen kann und so Ausverkauf und Angebote und sowas mitnimmt und einem dann auch die Stoffe gefallen, die man so billig kriegen kann oder günstig kriegen kann, dann kann man da schon ein bisschen Geld mitspannen. Das ist aber alles relativ, ne? Wenn man jetzt irgendwie wirklich total wenig Geld hat, was ja auch viele Leute in Deutschland haben, wo irgendwie halt wirklich die Hauptsorgen sind Miete bezahlen und essen so und rumkommen, damit man Sachen machen kann, die man machen muss, dann würde ich sagen, neue Sachen nähen ist eher schwierig. So. Ja. Ich glaube, Sachen ändern vielleicht. Also so dafür wird sich das dann, das ist vielleicht so, glaube ich, so eine Praktik, die dann ganz gut ist, aber Sachen neu nähen ist nicht billiger als in einem Discounter Sachen kaufen. Ja. Also was ich war in Berlin mal auf einem fetten Kleidertausch. Das fand ich ziemlich cool. Und das wäre dann vielleicht so eine Alternative, wo man das irgendwie selbst organisieren muss, aber das kann man ja auch in einem kleineren Rahmen organisieren, also mit irgendwie, keine Ahnung, den 3 oder 4 besten FreundInnen, dass man das irgendwie, dass man irgendwie jede sammelt Klamotten zusammen und dann trifft man sich bei jemandem zu Hause. Also so, dass man selbst so einen Kleidertausch organisiert, um irgendwie neue Klamotten zu haben. Das würde mir jetzt zum Beispiel einfallen. Und tja, heute habe ich entdeckt online, wie heißt das, Kleiderkreisel? Wollte ich gerade sagen, genau, da kann man, glaube ich, nach Größen suchen, ne? Kleiderkreisel. Ja, und ich hab da schon ein paar Sachen irgendwie rausgesucht und hat mir, Miss Temple hat mir auf Twitter den Tipp gegeben, dass man da irgendwie viel tauschen kann. Also man kann da vielleicht nicht viel Geld machen, also nicht so gut verkaufen, aber ganz gut tauschen. Und das fand ich irgendwie cool. Und wie funktioniert das ungefähr? Weil ich habe das nur mir mal angeguckt, ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung, habe ich heute erst entdeckt. Das okay, dann sage ich jetzt mal, wie ich glaube, dass es funktioniert. Und alle Kleiderkreisel-Menschen können uns dann sagen, ob es falsch ist. Ja, Kleiderkreisel ist eine Website, bei der man sich ein Konto einrichten kann. Und alle, die da ein Konto haben, können Kleidung von sich da zum Verkaufen oder zum Tauschen einstellen. Man kann nach verschiedenen Kriterien Kleidung suchen und kontaktiert dann eben die Leute, von denen man es haben möchte. Und und ich glaube, so funktioniert das. Man kann nach Größen suchen, also und das Größenspektrum, was da angezeigt wird, ist dann halt auch okay und es ist auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht immer ganz präzise, je nachdem, was die Leute, wie gut die Leute das dokumentieren, wenn sie ihre Sachen da reinstellen. Und dann ist ja auch nochmal die Frage, wie das bei so vielen Sachen ist, wo es um Kleidung geht. Ist die Größe auch die man vielleicht von der Marke oder aus dieser Zeitgrößenspektren ändern sich ja auch gerne mal in ihren Proportionen oder Bezugsgrößen. Ist das noch das, was einem passt, was man gewohnt ist? Womit machen wir denn weiter? Sollen wir uns verabschieden oder sind wir denn noch nicht fertig? Nee, dann verabschieden wir uns, oder? Wir haben ja auch jetzt schon ganz schön viel geblubbert. Das war der erste Fettcast. Yay. Genau. Wir werden auf jeden Fall bis zum nächsten Mal noch dreistimmig zu zweit so ein Jingle basteln. Dreistimmig zu zweit? Ja, das können wir. Okay. Ja, besprechen wir gleich. Okay. Ja, danke schön. Ich fände es interessant. Ich auch. Ja, was zu dem Podcast sagen, wenn ihr was sagen möchtet, in den Kommentaren oder so. Genau. Und in den, wir notieren dann noch so ein paar Quellen, die wir genannt haben oder Websites oder Bücher und machen das dann noch mal ein bisschen transparenter, was wir eigentlich gemeint haben. Genau. Und wir haben vor, das öfter zu machen. Ja, das wäre schön. Genau. Wenn wir es jetzt doch nicht öfter machen, dann schneiden wir das dann doch wieder raus. Aber ja, wenn es einmal im Internet steht, dann können wir es nicht mehr schneiden. Dann haben das schon viele das Leute Internet, vergiss ja. nicht. Tja. Naja, aber ich meine, wenn es jetzt eine Folge ist und wir sagen, es ist die erste, dann war es halt die erste und dann kam keine mehr danach. Aber ich würde mich schon freuen. Ich meine, es gibt ja zu dem Thema viel zu sagen und uns fallen bestimmt noch ein paar Themen ein. Ja. Okay. Ich freue mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ragni. Tschüss. Tschüss, Magda.